Neuigkeiten von der Rigide EC Challenge. Ja, dann begrüße ich euch einmal ganz herzlich zu einer weiteren Rigide EC Entfettungs-Challenge Podcast-Folge. Ich bin Leni und es sind heute noch bei mir Obi-Wan und der Gerard. Ja, wir sind eigentlich drei Geocaching-Podcaster, aber neben diesem Hobby haben wir noch was ganz anderes gemeinsam und damit meine ich nicht unser Übergewicht, sondern das Interesse daran, ja, uns gesund zu ernähren und ein bisschen abzuspecken. Vielleicht kann der Obi ja mal erzählen, wie es nochmal so zur Rigide gekommen ist, so in zwei Sätzen für die, die uns noch nicht kennen. Ja, ein Projekt, was der Reden ins Leben gerufen hat, ich glaube über den redinger.de, war eine kleine Idee, die dann groß endete und wir sind jetzt im fünften oder sechsten Monat, glaube ich schon. Ja, Gerard, hast du denn auch schon ein bisschen abgenommen in der Zeit? Ja, in der Zeit habe ich auch ein bisschen abgenommen. Bei mir hat das Ganze wirklich nur als Spaß eigentlich angefangen. Ne? Ich wollte einfach nur mal dabei sein und gucken, was geht. Ich habe das auch wirklich nicht so ernst genommen am Anfang, weil ich dachte, wie das meistens ist bei den Abnehmen, das ist halt so eine Eintagsfliege im Endeffekt. Ne? Man fängt an und irgendwann verliert man halt die Lust dran. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist die Gruppe, die wir da haben, hat mich dann auch so weit gebracht, dass ich mittlerweile auch schon meine 4-5 Kilo verloren habe, obwohl ich am Anfang eigentlich gar nicht wollte. Ja, wenn man gar nicht will, wie ist man denn trotzdem in diese Gruppe gekommen, Gerard? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, der Raiden hat das damals ins Leben gerufen beim Raidinger-Podcast. Und da habe ich mir aus Scherz eigentlich gesagt, ja, kannst ja mal gucken, ne? Vielleicht so eine neue Gruppe, mit der man sich unterhalten kann und vielleicht bringt das ja mal was. So, habe ich am Anfang nicht dran geglaubt. Aber mittlerweile bin ich so gerne dabei und es bringt wirklich was, wenn man halt dieses Gruppengefühl hat, ne, und man ist halt nicht mehr alleine damit. Ne? Der Nachtzug schreibt gerade im Chat, ja, wir sind der Speckweg-Cast. Ja, stimmt schon, eigentlich ein super Name. Ja, was diese Gruppe auszeichnet, ist natürlich die Tatsache, dass wir uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig auch mal die Ohren voll heulen, wenn es mal nicht so gut läuft. Auch wir haben natürlich diese Phasen, das ist auch ganz, ganz klar. Und wir haben auch immer wieder jede Woche ein paar Projekte. Zum Beispiel fordern wir uns gegenseitig zu Schritt-Challenges raus, wir verlosen ab und zu mal ein paar Gegenstände, dass man sagt, hier, komm her, ich gebe dir einen Anreiz. Ich glaube, der Bob hat mal einen Kasten Bier verlost und ich habe eine Tasse vom Bob. Ja, genau. Also es sind immer irgendwie ganz nette Sachen. Und ich glaube, der Obi war es, der jetzt irgendwie eine vegetarische, vegane Woche ins Leben gerufen hat. Um Himmels Willen, wieso tust du mir das an? Nur Schritte machen war zu einfach, aber ich habe Hunger. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Erzähl mal, was dein Vorurteil war oder der Hintergrund, dass du sagst, okay, komm her, wir versuchen das mal eine Woche durchzuziehen. Na, die Idee habe ich gelesen beim Sprechgrösteln, ich glaube, so heißen die. Und wo es dann hieß, machen wir Teil 3, machen wir nicht Teil 3, habe ich dann eine Umfrage gemacht und dann dachte ich, ich nehme das jetzt mit rein als Umfrage, machen wir mal vegetarisch-vegan. Wir können uns dann sozusagen auch mal in Bobs Haut versetzen oder der Markus war das, glaube ich, als Vegetarier, ne? Ja, Umfrage war dann mit 77% ja und dachte ich, gut, das machen wir und am letzten Sonntag kam mir die Idee, jetzt ist es soweit, wir machen das. Gerard, machst du auch mit? Ganz ehrlich, nein. Ich habe da den größten Respekt vor, wenn Leute das machen möchten und sich da auch durchringen, aber nee, das fängt bei mir morgen schon an mit dem Kaffee mit der Milch. Da fängt das Debakel bei mir schon an. Also ich habe mich da mal rausgenommen, weil ich war auch einer derjenigen, die gesagt haben, nee, möchte ich nicht. Ist halt nicht so mein, ja, habe ich nicht so wirklich Lust drauf, ne? Ist auch egal. Ich meine, okay, sonst müsste ich eine ganze Woche, wie haben wir gelernt, hier diese Rittersport Marzipanschokolade ist vegan, ja. Aber sich davon eine ganze Woche zu ernähren, bringt dir ja auch nichts. Vegan und sportlich. Ja, genau. Ja, man kann sich das auch schönreden. Nein, grundsätzlich gilt ja in unserer Gruppe auch, alles ist freiwillig und es soll natürlich auch Spaß machen. Ich persönlich habe mich auf dieses Experiment mal eingelassen. Ich glaube, vegetarisch wäre mir gar nicht so schwer gefallen. Vegan, ich habe gesagt, okay, komm her, ich versuche es mal so lange, wie es geht. Und wenn ich es nicht mehr aushalte, mache ich halt vegetarisch weiter. So 7 Tage werde ich schaffen. Fangen wir mal mit den positiven Sachen an, Obi. Was ist dir denn wieder erwartend leicht gefallen? Ja, man kann alles essen, was ich weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll, diese veganen Produkte. Das schmeckt schon alles recht gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, kommt jetzt Geschmacklosigkeit auf mich zu, aber überhaupt gar nicht. Man muss nur wissen, wie man das ein bisschen anrichtet. Man kann das optisch dann auch noch schön machen, aufwerten. Muss man nicht, kann man aber. Ja, also ich habe eigentlich jetzt überhaupt kein Problem damit. Mein größtes Problem ist, ich habe wirklich den ganzen Tag Hunger. Ich weiß nicht warum, weil ich esse viel. Ich esse auch viel Kohlenhydrate und ich habe dieses Hungergefühl. Kann sein, dass das nur im Kopf sich abspielt. Kann aber auch sein, dass ich wirklich Hunger habe. Ich habe Angst vor der Waage am Mittwoch. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist tatsächlich Kopfsache. Also positiv ist mir aufgefallen. Ich habe halt ein paar Vegetarier im Freundeskreis und dementsprechend, wenn wir uns treffen, dann koche ich auch hier und da mal vegetarisch und war sehr überrascht, dass viele Sachen, die ich für die oder uns gekocht habe, tatsächlich auch von Natur aus vegan waren. Also schon so ein Chili Sin Carne zum Beispiel, ne? Das mache ich dann halt mit Soja statt mit Hackfleisch, aber ansonsten ist es ein ganz normales Chili Con Carne, schön scharf gewürzt und das ist tatsächlich vegan gewesen. Also ich habe die ganze Zeit auch öfter mal vegan gekocht und habe es gar nicht gemerkt. Oder meine Spaghetti mit Tomatensauce. Na gut, da habe ich mir halt dann den paar Parmesankäse oben drüber verkniffen, aber so grundsätzlich muss ich sagen, war ich überrascht, wie viel ich schon vegan gekocht und gegessen habe, ohne es tatsächlich zu merken. Ja, ich glaube, das ist am Anfang auch erstmal ziemlich ungewohnt. Man geht ja wirklich in Sphären rein, die man vorher gar nicht abschätzen konnte. Was wirklich, ich meine, für den Bob ist das natürlich eine Leichtigkeit, der weiß es schon, der macht das auch schon länger, aber für uns ist ja, was ist denn wirklich vegan? Wie gesagt, man macht sich morgens seinen Kaffee, hat schon Milch reingehauen und denkt so, oh nee, habe ich wieder daneben gehauen. Na, also vegetarisch, glaube ich, ist auch nicht das große Problem, aber vegan ist schon eine ganz, ganz hohe Hausnummer, glaube ich. Ich glaube, das ist auch viel Gewohnheit. Also mein erster Einkauf vor der veganen Woche hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert und ich bin eigentlich eher so ein Einkaufmensch, rein in den Laden, schnell die Sachen in den Wagen geworfen und wieder raus. Und ich habe bestimmt 1,5 Stunden im Aldi verbracht, weil ich wirklich alles umgedreht habe und ich zum Beispiel dann auch so Fragen hatte, wie, es stand zum Beispiel auf meinen Spaghetti, kann Spuren von Ei enthalten? Tja, jetzt war die Frage, ist es vegan oder ist es das nicht? Ja, so war der erste Einkauf die Riesenherausforderung. Also ich glaube, das kann jeder selber mal mit sich ausprobieren und mal in den Supermarkt gehen und mal gucken, was kriegt er jetzt zu kaufen, was vegan ist. Ich meine, Gemüseabteilung, alles kein Thema, aber geh doch mal ins Kühlregal. Ich stand da, ich dachte, ich werde verhungern. Es gibt gar nichts für mich zu kaufen. Da war so eine kleine Abteilung mit 3-4 Paketen, da konnte man sehen, das ist wirklich vegan, weil man will ja auch mal ein bisschen was zu kauen haben. Man möchte es ja nicht nur Salat essen. Und ich habe mich ja vorher eigentlich gar nicht damit beschäftigt, was man alles essen kann, wo es nicht draufsteht. Weil mir einfach die Infos zu den Produkten fehlen. Das lernt man jetzt so im Laufe der Woche alles gerade mit. Und ich muss heute nochmal einkaufen, heute wird es einfacher. Ja, ich hatte genau dasselbe Problem. Ich saß nämlich zu Hause, schnitt mir eine Scheibe Brot ab, machte da Avocado drauf und erzählte zu Hause stolz, hier, ich esse vegan. Und mein Freund guckt mich an und sagt, also man muss dazu sagen, wir backen das Brot selber. Dir ist schon klar, dass wenn ich das Brot backe, dass ich da Buttermilch reinmache. Und ich habe nur gedacht so, oh, nein. Ne? Also ich habe zum Teil halt auch nicht vegan gegessen, weil ich es gar nicht gemerkt habe. Ja? Oder weil ich gedacht habe, es wäre vegan. War es aber gar nicht. Ja, so ging es mir bei der Chips-Tüte gestern Abend. Ich habe mir die genommen und meine Frau schrieb es von Weitem, nein, nicht, schießen Onion, Käse, Mist. Ich habe sie wieder weggestellt. Ja, das sind schon kleine Fallen, ne? Ja, ja, wo man gar nicht so drauf achtet. Ich so reingegriffen und sie hat mich aber noch vorm Unheil bewahrt sozusagen. Gut, dann haben wir schon gesagt, was uns eigentlich relativ leicht gefallen ist und haben auch gesagt, dass es viel Gewohnheit ist, wenn man erst so ein paar Rezepte raus hat, auf welches Lebensmittel, was fällt dir denn am schwersten zu verzichten, Obi? Fleisch. Wirklich? Das ist mir zum Beispiel gar nicht so. Ich bin leidenschaftlicher Rindfleischesser. Wir machen mindestens einmal die Woche ein schönes Rindersteak oder ein Rumpsteak, ein Ribeye-Steak. Also das gibt's einmal wöchentlich und das fehlt mir wirklich. Also ich muss sagen, es ist mir unwahrscheinlich leicht gefallen, auf Fleisch zu verzichten, weil ich es gar nicht so sehr gemerkt habe. Ich hatte halt andere Rezepte, die mir auch gut geschmeckt haben. Also Klar esse ich gerne ein Stück Fleisch, aber gefehlt hat es mir nicht. Und komischerweise, ich esse eigentlich jeden Tag Joghurt. Das ist mir auch nicht so schwer gefallen. Und auch die Milch in Kaffee. Also der erste Kaffee hat scheiße geschmeckt. So der 10. ging dann. Man gewöhnt sich tatsächlich dran. Was mir aber unheimlich schwer fällt, das ist Käse. Oh, um Himmels Willen, ich liebe Käse. Und bei mir ist auch überall Käse drin, drauf, drum, keine Ahnung. Und das ist wirklich was, was mir wirklich schwer fällt. So ein Auflauf, ne? Ja, ohne ein bisschen Milch und Sahne und Käse, ne? Was ist das? Das ist Gemüse im Topf, ne? Das ist einfach scheiße. Ja, das ist das. Also Käse wird mir auch unheimlich schwer fallen, ja. Ja, oder ich würde dich ganz gerne mal fragen, was machen denn Veganer auf ihr Brot, ne? Gut, klar, Marmelade, aber weil ich da keine Butter drunter machen konnte, habe ich gedacht, hoch, machst du Quark drunter? Ja, haha, ist auch nicht vegan. Naja, und dann Wurst und Käse kann ich mir auch nicht aufs Brot machen, ne? Also, und die ganze Zeit nur dieser vegetarische Brotaufstrich, ne? Da ist halt auch so viel Chemie drin zum Teil, ne? Dass ich da tatsächlich, also die Hauptspeise fällt mir nicht so schwer wie tatsächlich morgens Frühstück und abends, also was lege ich aufs Brot? Im Moment bin ich bei der Avocado, aber die kann ich langsam auch nicht mehr sehen. Oh, ich mache 3 Kreuze, wenn die Woche endlich rum ist. Ja, oder was mache ich ins Müsli, ne? Die Milch geht nicht. Und ich sage mal, diese Alpro-Milch, die schmeckt zwar, aber das ist kein Dauerersatz. Also mein Müsli ist sehr, sehr trocken sozusagen. Ich mische mir den jetzt mit diesem Joghurt, diesen Soja-Joghurt, damit das überhaupt eine Konsistenz hat zum Essen. Aber mir fehlt die Milch da sehr. Ja, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, vor der Waage am Ende der Woche, weil... Ja, ich habe immer gedacht, vegan ist so mein Vorurteil. Die essen nur Obst und Gemüse und Grün und die müssten ja alle total schlank sein. Ich habe aber so ein bisschen festgestellt, dass von den Kalorien, also ich für die Diät zähle ich Kalorien, also nicht wie bei Weight Watchers Punkte, sondern ich zähle tatsächlich Kalorien, dass vegan, also ich kann es mir vorstellen, dass Veganer dick sein können, weil ich glaube, so richtig abgenommen habe ich die Befürchtung für diese Woche nicht. Ja, der Bobson Bob ist ja nicht umsonst in unserer Truppe. Ja, aber der hat ja auch vegan superklasse abgenommen. Also es muss ja schon gehen. Ne? Also ja, ich staune, wie die das mit dem Essen machen. Also ich meine, es ist ein unheimlicher Mehraufwand in der Küche. Und ich glaube, für den Bob kocht noch die Frau. Ne? Also ganz großen Respekt, was die da ableistet. Ja, ich glaube, dass für uns jetzt, die das nur mal ausprobieren, ist das ein erheblicher Mehraufwand. Ich war ja, wo ich den Bob jetzt besuchen war, mal am Wochenende. Ich muss sagen, es funktionierte reibungslos. Der hat halt diese Gewohnheit da drin. Für uns ist das natürlich ungewohnt und für uns eine Heidenarbeit, ne? Naja, aber sie kocht doch zweimal, oder? Das kommt doch immer dazu. Der Rest der Familie ist doch normalessend, ne? Ja, aber noch nicht mal unbedingt. Das sind dann halt Kleinigkeiten. Du machst vielleicht das Gleiche, aber trotzdem halt in zwei verschiedenen Töpfen. Also wirklich viel mehr Aufwand war das jetzt über die Tage nicht, muss ich sagen. Für uns schon, ja. Weil wir gehen halt ins Regal und gucken, ja, was darf ich denn jetzt? Ne? Nach einer gewissen Zeit haben die Veganer das quasi aber schon drin. Ne? Die leben halt damit schon länger wie wir. Ne? Bei uns ist halt eine Ausprobierungssache und wir wissen nicht, was wir tun. Und die haben halt ihren gewissen Tagesablauf und wissen das ganz genau. Ja, der Bob hat einfach mal erzählt, dass wenn er jetzt, weiß ich nicht, Obst oder ich sag mal Kartoffeln mit Gemüse isst, dann brät sich seine Frau halt eine Frikadelle dazu oder so, ne? Dann, damit es halt nicht so ein Riesenaufwand ist. Und er isst halt dann die Frikadelle nicht. Also von daher... Genau, oder wir hatten jetzt am Wochenende hatten wir Grünkohl essen. Okay, dann wird für den Bob halt ein extra Topf gemacht, wo halt diese, wie heißen die, diese Wurst halt quasi nicht mit in dem Grünkohl eingekocht wird und schon für ihn auch wieder ein Essen. Also wirklich viel mehr Aufwand war das nicht. Könnte einer der Arten vielleicht der Marlies auch nochmal Talkpower geben? Vielleicht möchte die auch noch ein bisschen was dazu beitragen, weil unsere liebe Marlies, die hat zumindest vegetarisch gegessen die Woche, oder? Ja. Habe ich. Und das war ungewohnt. Also eigentlich dachte ich, das ist kein Problem, weil ich esse gar nicht so viel Fleisch. Aber dann kam es heute, war zum Frühstück im Café del Sol. Und da habe ich auch vorher gesagt, erinnert mich bitte dran, ich darf kein Fleisch essen, weil Salami ist ja auch Fleisch. Ja, und es kam jetzt aber nicht so überraschend, oder? Nee, also es gibt Dinge, da denkt man gar nicht so einfach dran, weil wir hatten eine Suppe oder einen Eintopf gemacht. Da stand dann halt Brühe, ja, Gemüsebrühe. Was hatten wir zu Hause? Hühnergemüsebrühe. Das heißt, wir mussten da auch erstmal wieder Gemüsebrühe kaufen ohne sowas. Also man tappt leicht in Fallen, wenn man nicht aufpasst. Ja, Gemüsebrühe war bei mir auch mal der Fall, dass in meiner Gemüsebrühe tatsächlich Fleisch war. Ne? Also da hätte ich fast meine vegetarische Freundin vergiftet mit. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja, oder das Gemüse in Aspik, ich esse das unheimlich gerne. Hab dann geguckt, dass die Gelatine ist vom Schwein, also das fällt, sogar das Gemüse fällt weg. Obi, warst du denn in deiner veganen Woche auch mal auswärts essen? Hast du dich das getraut? Ja, Döner. Ach ja, und? Ja, es war nur das Brot, nur das Kraut, also komplett. Käse weggelassen, die Soßen weggelassen und statt der Soße habe ich mir so eine Dr. Oetker Vegan-Creme reingemacht, damit das ein bisschen essbar ist. Ich muss sagen, es schmeckt gut, weil es ist halt ein Salat im Brot. Nicht? Ja, gar nicht so schlecht. Wie hast du denn das empfunden? Sind solche Dönerläden schon auf Veganer eingestellt? Weil auf Vegetarier auf jeden Fall, oder? Vegetarisch ja, da wo ich holen war, aber vegan hat er gleich gesagt, da kann ich wieder gehen. Dann sage ich, dann mach einfach nur ein Brot und einen Salat und lass die Soßen weg und da hat das gemacht, anstandslos, war kein Problem. Ja, wobei ich sagen muss, der Trend geht ja tatsächlich dahin. Also bei uns sind die Dönerläden, die bieten jetzt halt Döner mit so Gemüsetalern, ich weiß nicht genau, wie die heißen, so Gemüseburger. Falafel. Ja, und die haben da durchaus sich schon umgestellt, um ihr Repertoire auch für Leute, die sich da in diese Richtung ernähren möchten, um das mit anzubieten. Ja, und die Falafel schmecken auch wunderbar, also die sind gut gewürzt, das ist ein sehr guter Ersatz. Ich glaube, die sind aber auch ein bisschen haltiger als Fleisch. Im Endeffekt. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich bin auch noch nicht sicher, wie ich schon gesagt habe, ob ich abgenommen habe. Marlies, wie geht's dir denn mit der vegetarischen Ernährung? Isst du dafür dann mehr Blödsinn oder glaubst du, du hast jetzt eine erfolgreiche Abnahme die Woche? Nee, also ich habe schon mal geguckt, ich hatte wieder zugenommen. Also man muss wirklich aufpassen, was man isst. Ja, es ist, glaube ich, so ein Vorurteil, ne? Dass wenn man sagt, Mensch, man isst vegetarisch oder vegan, dass man dann automatisch denkt, man isst gesund und hat wenig Kalorien, ne? Ja, man muss wirklich gucken, was man isst, ne? Also klar kann es klappen, man kann gut abnehmen und gesund sein, aber da muss man wirklich aufpassen, was man isst. Ich hatte jetzt Nervennahrung und dann ist zack wieder 500 Gramm drauf. Was ist denn bei dir Nervennahrung, Marlies? Schokolade. Ja. Genau, Süßes. Auweia, das habe ich bei mir gleich aus der Wohnung verbannt, weil mir fällt es auch schwer, an sowas vorbeizugehen. Und ich hasse Zartbitter, ich liebe Vollmilch und auch die ist natürlich in der veganen Woche verboten. Der Nachtzug schreibt gerade im Chat, dass man natürlich ganz viel Nüsse und sowas essen muss. Da hast du völlig recht, du sollst ja auch deinen Eiweißhaushalt damit ausgleichen. In meinem Fall ist es aber mega schlecht, weil ich habe nämlich hochgradig eine Nussallergie und für mich fällt das komplett raus. Ja, und Studentenfutter ist ja auch das Gegenteil zu jeder Diät, ne? Also es ist auch recht gefährlich. Ja, ich werde mich jetzt am Sonntag mit dem Auswärtsessen beschäftigen. Und zwar haben wir schon seit Monaten Sushi All You Can Eat gebucht mit dem ganzen Freundeskreis. Und ich habe schon gedacht, oh, okay, dann wird's wohl ab dem Sonntag doch nur vegetarisch und nicht vegan. Allerdings habe ich mir die Speisekarte einmal zu Gemüte gefühlt und ich sag mal den Reis mit der Gurke gefüllt oder auch mit Avocado gefüllt. Das sind tatsächlich mehrere Sachen, die ich auch vegan essen kann. Und dazu gibt es auch noch ein Buffet und einen Schokoladenbrunnen mit Zartbitterschokolade und Früchten. Also ich werde auf jeden Fall satt werden und ich könnte es vegan schaffen. Ja, aber wie gesagt, Schokoladenbrunnen etc., auch das wird leider nicht kalorienarm werden. Also ich habe wirklich, wirklich Angst vor der Waage am Ende der Woche. Leni, beim Schokobrunnen musst du auch aufpassen, was zur Zartbitterschokolade getan wird, damit die nicht anbrennt. Das kann dann leicht nicht mehr vegan sein. Ah, verdammt. Ja gut, wahrscheinlich irgendwelche Öle, Fette, ne? Das kann natürlich schon sein. Ja, im Sinne der Rigide EC werde ich um den Schokoladenbrunnen wahrscheinlich sowieso einen riesengroßen Bogen machen. Hoffe ich zumindest, dass ich das schaffe. Er muss nur stark bleiben. Geht das? Habt ihr euch denn so ein bisschen mal mit Soja beschäftigt? Weil im Zuge meiner veganen Woche habe ich zum Beispiel dieses Soja gehacktes. Da war ich sehr, sehr begeistert von. Also in meinem Chili, was natürlich auch scharf gewürzt war, habe ich den Unterschied so gut wie überhaupt nicht geschmeckt. Also das war auch was Positives aus meiner veganen Woche, was ich da so rausgeholt habe, weil ich gesagt habe, Mensch, das sind Sachen, die kann ich tatsächlich weiter auch verwenden. Allerdings ist dann meine Internetrecherche so ein bisschen umgeschlagen, weil ich erst davon überzeugt war, ich nehme lieber dieses Soja statt Tofu, weil es mir viel besser schmeckt, weil ich es besser würzen kann, also bilde ich mir ein. Aber als ich dann rausgefunden habe, wie viel Regenwald die für Soja abholzen, um das anzubauen, ne, da habe ich mir dann auch wieder die Frage gestellt, ist das so Sinn und Zweck der Sache, dass ich sage, ich bin vielleicht Veganer, jetzt nicht wie der Bob aus gesundheitlichen Gründen, sondern vielleicht aus der Überzeugung, ich möchte was für ja Tiere, meine Gesundheit oder sowas tun, ja, und holze dann aber die Regenwälder ab. Also irgendwie tue ich mich da sehr schwer. Ja, das Umwelt für und wieder, das wirst du aber überall finden, da kann man nichts gegen machen, nicht? Der Veganer hat ja die Einstellung größtenteils mit der Massentierhaltung und was ihn daran stört oder halt krankheitsbedingt, das ist dann wieder ein anderer Grund. Ja gut, aber wenn du jetzt sagst Massentierhaltung und die ist Wohl der Tiere, wenn ich jetzt Regenwälder abholze, dort leben auch Tiere. Ja, das meine ich, das ist eigentlich dieser Zwiespalt, ne? Dass das genauso schlimm ist, wenn nicht sogar schlimmer, nicht? Weil unsere Tiere wachsen nach, muss ich jetzt so sagen, aber der Regenwald, wenn er weg ist, ist er weg. In Angesichts dessen, dass wir nur noch 8 Minuten haben, was könnte denn für euch, jetzt gerade die jetzt mal die vegetarische und vegane Woche ausprobiert haben, Fazit sein, wie es weitergehen soll? Kann sich einer von euch vorstellen, das komplett oder teilweise zu übernehmen? Was? Genau. Nein, also ich komplett niemals. Dafür bin ich zu sehr Fleischesser. Was ich weglassen werde, ist das Fleisch, Schweinefleisch, also komplett, außer vielleicht ein, zweimal mehr die Spare-Ribs, die gehen ja nicht anders. So ein veganen Tag kann man ruhig mal machen, aber mein Lebensinhalt wird Fleisch, Eier, Käse bleiben, definitiv. Hast du denn was Positives, was du rausgezogen hast aus dieser Woche? Ja, es gibt sehr schöne Speisen, die man überhaupt noch nicht kannte vorher, die man jetzt auch öfters machen kann. Und Marlies, bei dir, kannst du dir vorstellen, auch zukünftig ab und zu ein paar Tage die Woche vegetarisch zu leben oder es vielleicht ganz zu übernehmen? Also ich esse ja auch gar nicht so viel Fleisch, also vegetarisch esse ich öfters, das ist kein Problem. Nur vegan wird für mich nie in Frage kommen, das habe ich festgestellt, weil es sind so viele Sachen, wo man vorher gar nicht überlegt hat, was alles vegan ist. Und das kommt für mich leider nicht in Frage. Fleisch, da bin ich ganz auch bei Obi-Wan. Ich esse ja auch eh hauptsächlich nur Geflügel und vieles andere gar nicht. Von daher ist das nicht so mein Problem. Ein paar Tage einbauen geht ohne Probleme. Gerard, kannst du dir denn vorstellen, zumindest mal ein paar vegetarische oder vegane Tage mal auszuprobieren oder einfach mal zu gucken, wie es ist? Oder sagst du, okay, nein, danke, da möchte ich gar nichts mehr zu tun haben? Also ich halte das mal so wie die Marlies. Vegetarisch kann ich mir ganz gut vorstellen, Kai, und jetzt nicht für immer, aber so ganz vegan, nein, wie du das eben auch sagst, ich möchte nicht auf meine käseüberbackenen Aufläufe verzichten, ne, und auch nicht auf mein Hackfleisch zwischendurch und mal hier ein Steak oder ein Schnitzel, da möchte ich nicht drauf verzichten. Klar, zwischendurch kann ich mir das vorstellen, aber nicht für immer. Also solange ich es nicht muss, bin ich glücklich darüber, dass ich nicht muss, dass ich noch essen darf, wie ich möchte. Ja, also ich glaube, mein positives Feedback dieser Woche war, dass ich mich mal ganz anders mit Lebensmitteln auseinandergesetzt habe und dass ich auch vorher eigentlich ja, der Ansicht war, ich kenne mich gut aus und ich weiß, was drin ist. Und dann zum Teil festgestellt habe, dass ich mich irre, dass es nicht so ist. Ich habe festgestellt, dass es einfacher ist, als ich dachte, vegan zu grillen, vegan zu kochen. Allerdings muss ich halt auch sagen, ist mein Fazit dieser Woche eher, dass ich sage, ich möchte mich gesund und ausgewogen ernähren. Und das heißt für mich nicht unbedingt vegetarisch und vegan, sondern ich möchte mich gesund ernähren. Das heißt, ich möchte auch tierische Produkte zu mir nehmen, werde aber, glaube ich, zukünftig schon ein bisschen darauf achten, wo kommt mein Fleisch her? Und ich werde es, glaube ich, so halten, wie, ich sag mal, meine Großeltern früher. In der Woche wurde, ich sag mal, schmal gegessen und sonntags gab es dann den besonderen Braten, den Sonntagsbraten, und dann hat man das vielleicht auch ein bisschen anders genossen und ein bisschen zelebriert. Ich werde definitiv aufhören, jeden Tag Fleisch zu essen, dass ich einfach mal sage, ich habe genug schöne Alternativen gefunden und ich habe so ein paar Lebensmittel, die ich vorher nicht gegessen habe, so zum Beispiel so Couscous-Salat, den ich jetzt nur im Zuge des Veganseins gekauft habe, weil ich nach Ideen gesucht habe, satt zu werden. Das sind so Sachen, die ich vegan übernehmen werde. Die haben mir sehr, sehr gut geschmeckt. Aber langfristig muss ich auch sagen, ich habe beim veganen Essen leider das Gefühl, Jetzt nicht in dieser einen Woche, weil ich habe 7 verschiedene Gerichte gefunden. Aber wenn ich jetzt über die Woche hinausgehen würde, habe ich persönlich das Gefühl, ich esse den ganzen Tag nur rote Kidneybohnen, Couscous und irgendwie nichts anderes. Ging euch das auch ähnlich? Ja, so nach dem Motto dann, und wöchentlich grüßt das Murmeltier, kannst du den Essenplan schön wiederholen. Ja, das stimmt. Ja, es geht mir ähnlich. Also es ist wieder Tofu drin, es ist wieder Couscous mit auf dem Teller. Und ja, ich find's dann doch eher eintönig. Aber ich vermute auch, weil uns einfach die Erfahrung fehlt. Und das würde man lernen im Laufe der Zeit. Ich denke, da würden viele andere Sachen auf den Tisch kommen, wo man gar nicht vermutet hätte. Hey, das geht auch, bloß ein bisschen anders angerichtet. Fertig. Ja, es ist auch vielleicht viel mit Gewürzen. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich dir dankbar für die Idee, das mal durchzuziehen. Ich war ja die Erste, die rumgemault hat und nach Käse geschrien hat. Aber ich muss sagen, geht alles. Und ich kann es jedem, der uns hört, nur empfehlen, vielleicht mal auszuprobieren. War eine interessante Erfahrung. Und ist immer noch, die Woche ist ja noch nicht um. Die geht bis Mittwoch. Ja, ja, ich bin gespannt. Oder Dienstagabend, ne? Also bis zum Wiegen früh und dann haben wir es alle geschafft. Ja, Gott sei Dank. Und dann essen Obi und ich und die liebe Marlies auch wahrscheinlich erst ein schönes Steak. Ich habe ein argentinisches Rumpsteak schon im Kühlschrank. Es ist noch bis Mai haltbar, aber ich denke, mit Mittwoch wird es soweit sein. Ja, sehr gut. Ja, aber ansonsten, weil du vorhin gesagt hast, Soja geht besser als Tofu. Also in Tofu kann man wunderbar würzen und dann man schafft sogar fast, man schmeckt keinen Unterschied zu Hühnchenfleisch. Irre. Dann würzt du wahrscheinlich besser als ich. Ja, viel würzen ist da, glaube ich, die Devise beim Tofu. Und ich habe Geräucherten gekauft, der hat so gleich so einen Vorgeschmack. Ja, stimmt, der Geräucherte ist besser und ich habe den dann meistens über Nacht eingelegt, dann war es besser. Also so vor Ort würzen war, ich sag mal, hat nicht schlecht geschmeckt, das will ich nicht sagen. Einlegen über Nacht in Öl oder ich habe es auch, ich habe so ein selbstgemachtes Pesto, da hatte ich das mal mit eingelegt, aber immer über Nacht, dass es richtig schön durchziehen kann. Also das war in Ordnung. Ja, der Hatti schrieb gerade im Chat unten, Tofu-Huhn und Hatti, du wirst lachen. Es kam gerade ein Bericht im Fernsehen, da hat man Huhn und sowas nachgebaut mit einer Form und das nachher mit Lebensmittelfarbe angesprüht und normalen Menschen zum Testen gegeben, die nicht vegetarisch vegan sind. Es gab Leute, die haben keinen Unterschied gemerkt. Die dachten, die essen Huhn. Das mag schon sein, aber Leberwurst ist auch Leberwurst und es gibt keine vegane Leberwurst. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und es gibt auch keinen Fleischsalat vegetarisch, denn Fleisch ist Fleisch und dann kann es nicht Fleischsalat halten. Ganz heißen. Genau. Ja, aber ist halt wieder ein anderes Thema, nicht? Ein Schweineohr heißt halt Schweineohr, weil es so aussieht, obwohl es eine Backware ist. Aber das wollen wir nicht so tief erläutern. Leni? Ja, das Zeichen ertönt. Dann würde ich sagen, wir sagen alle einmal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und euch allen ein fröhliches Abnehmen und ja, vielleicht eine vegetarische oder vegane Woche. Tschüss.